Hallo, schön, dass ihr da seid. Freue mich schon, dass so viele da sind. Gleich zum Anfang, wir würden die Veranstaltung aufnehmen, falls jemand irgendwie ein Problem damit hat. Also, hat jemand ein Problem damit? Nein? Schön. Dann sind hier Chroniken ausgedruckt worden, eben die den Verlauf des 129ers in Dresden zeigen. Also, das reicht jetzt nicht für alle, aber vielleicht kann man hinterher dann nicht weitergehen. Also. Ja, ansonsten, wie wir alle wissen, nehme ich mal an, dass jetzt gerade 129 am ORG ist gegen die Hammerbande. Wir hatten ja in Dresden selber ein Verfahren, ein 129er, von 2009 bis 2014 ging. Darunter waren 42 Beschuldigte, darunter eine Frau. Dass dieses Verfahren läuft, haben wir mitgekriegt am 13. Februar 2011. Ja, ich schon so lange her. 2011, damals war ein sehr erfolgreicher 13. Februar, wo eben wir uns also auch mit der Zivilbevölkerung praktisch wirklich gut gegen die Nazis gewehrt haben. Also es war ein sehr erfolgreicher Tag, ein sehr angespannter Tag auch. Im Anschluss dieses Erfolgs wurde eben das Haus der Begegnung geratzt und auch der Rote Baum, wo eben die Sannis ihren Treff hatten. Also ab dem Tag war klar, dass hier auch ein 129er läuft. Es gab Unmengen von Punktzellenabfragen. Also allein am 13. Februar 2011 waren es über 1 Million, die eben 300.000 Demonstrantinnen, Anwohnerinnen, Politikerinnen betroffen hatte. Mit der Funkzellenabfrage wurde natürlich im Laufe der Jahre weitergemacht. Es gab Hausdurchsuchungen, sehr viele, also wo ich jetzt auch nicht weiß, wie viele das waren. Es wurden Daten abgefragt in Sportstudios, weil es war ja die Ermittlung gegen eine sogenannte Antifa-Sportgruppe. Und auch Banken wurden nach Daten abgefragt von Beschuldigten. Wir haben es nie geschafft, tatsächlich, also dieses Verfahren für uns irgendwie aufzuarbeiten oder auszuwerten oder wie auch immer. Vielleicht ist heute ein Anfang, also wir haben hier zwei Leute, die halt betroffen sind oder betroffen waren und unsere Moderatorin. Also dann hoffe ich, wird für uns alle ein sehr interessanter Abend. Ja, hi, genau, mein Name ist Ich moderiere heute das Gespräch. Wie schon gesagt wurde, gibt es zwei Menschen hier auf dem Podium, die damals von dem 129er Verfahren betroffen waren. Zum einen sitzt hier, der war damals in der AK Antifa aktiv. Sorry. Der AK Antifa war auch Teil des No-Passeran-Bündnisses, also von dem Ableger hier in Dresden. Neben mir sitzt, war damals bei Keine Versöhnung mit Deutschland aktiv und unter anderem während des laufenden Verfahrens auch in der Soli-Gruppe Sachsens Demokratie. Beide sind mittlerweile in den 30ern und immer noch politisch aktiv und in politischen Zusammenhängen zu finden. Wir möchten gern so vier Bereiche beleuchten. Zum einen soll es erstmal um die Beschreibung der damaligen Situation gehen, also wo, in was für einer politischen Landschaft hat sich das 129er damals eingefügt. Dann wollen wir gemeinsam besprechen, wie dieses 129er-Verfahren lief, wie das rausgekommen ist, was es für Ermittlungen gab, wie lange das lief, gegen wie viele Menschen das geführt wurde und im dritten Teil dann auch über die Soli-Arbeit sprechen, die gelaufen ist während der Ermittlungen und auch nochmal einen Ausblick und einen Verweis auf das Soli- oder auf das Antifa-Ost-Verfahren dann oder den Bogen dazu schließen. Genau. Habt ihr noch was zu eurer Person zu sagen? Ja. Gut. bin in den anfänglichen 30ern. Sind beide in den anfänglichen 30ern. Das ist gelogen. Aber hey. Ja, ich hatte gemeint, wir fangen erstmal an mit der die politische Landschaft so ein bisschen zu beschreiben, die so in Dresden geherrscht hatte. Wie hast du das wahrgenommen? Wie sah das zwischen 2009 und 2014 aus in Dresden und in Sachsen? Wie hast du das für dich und auch in deiner politischen Arbeit wahrgenommen? Im Grunde war vieles wie heute. Die CDU regierte schon seit zwei Jahrzehnten fast damals. Also ich kann mir das war. Wir haben ja so ein bisschen in der Vorbereitung halt ein bisschen geschaut nochmal, was, oder ich habe noch ein bisschen geschaut, was in diesem Zeitrahmen des Verfahrens alles so passiert ist. 2009 war halt wieder eine dieser Landtagswahlen gewesen damals. Und das war so ein bisschen die Besonderheit zum einen, dass die CDU damals dann mit der FDP koaliert hat, vorher war sie noch mit der SPD zusammen, egal. Die NPD hat einen Wiedereinzug geschafft, die kam damals 2004 das erste Mal in den Landtag in Sachsen mit 9,2%, ist dann wieder reingerutscht mit jetzt 5,6%. Es gab auf Bundesebene ebenfalls einen Regierungswechsel, was ich schon so, oder was man glaube ich so rückblickend schon so nochmal mit einem kleineren oder größeren Rechtsruck verbinden kann. Also damals, zweite Merkel-Runde war das, CDU koaliert auch dort mit der FDP und ging dann innenpolitisch schon nochmal eine andere Schwerpunktsetzung. Es waren die Anfänge dieser Auseinandersetzung um die Extremismusklausel. Es war nochmal eine deutlich stärkere Schwerpunktsetzung auf Linksextremismus als vermeintlich großes Problem. Und das waren auch irgendwie immer Sachen und Themen, die relativ starken Bezug zu Sachsen hatten. Also Extremismusklausel war ja zum Beispiel ein Fall, der dann 2010 relativ mit dem Akkubitz in Ostpirna relativ stark durchgespielt wurde. Oder 2011, ich bin mir ganz sicher, wann es genau war oder wie die zeitlichen Folgen waren, die liegt ja schon doch ein bisschen zurück und so viel Zeit hatte ich nicht, um das genau nachzurecherchieren. Ansonsten war halt Dresden, um das vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu machen, schon für mich immer stark durch den 13. Februar geprägt, war halt ja entsprechend auch in diesen Vorbereitungsgruppen, die sich politisch damit auseinandergesetzt haben, einerseits mit dem Nazi-Aufmarsch, der damals schon noch seit 2005 wirklich so Dimensionen im 5000er bzw. 6000er Bereich angenommen hat und da wirklich zu den damals größten Aufmärschen zählte, die man so deutschlandweit auf jeden Fall hatte, europaweit auch. Es ging immer darum, wie verhindert man zum einen diesen Aufmarsch, zum anderen aber auch um die Auseinandersetzung mit Geschichtsrevisionismus, denn das Thema, was die Nazis da bespielt haben, war halt anschlussfähig und das ist, glaube ich, auch was, wenn man das jetzt rückblickend nochmal betrachtet, ganz spannend, weil es ja schon durchaus auch Parallelen gibt zu den dann folgenden Verbrüderungen, die vielleicht noch aktueller oder weniger lang zurückliegen, Pegida etc., zwischen bürgerlichem Lager und eben diesem Neonazi-Lager. Nichtsdestotrotz gab es ja ganz gute Kampagnen. Ab 2009 wurde das auch durchaus bundesweit immer bedeutsamer, der Aufmarsch, und stärker fokussiert in der Mobilisierung. 2010 die erste erfolgreiche Blockade am Bahnhof Neustadt. Das ist auch dieses Bild, wo man vielleicht kennt, wo Bernd Höcke fotografiert wurde, oder wie auch immer der heißt. Dann 2010 war trotzdem auch ein Jahr, wo es zwei Brandanschläge zum Beispiel gab auf Hausprojekte in Dresden, einmal auf die Praxis und auf die Robert-Matzke-Straße, wo es beides mal, glaube ich, wirklich nur Glück war, dass niemand zu Schaden gekommen ist körperlich. Es war 2010 dann auch der Beginn der Aufschlag von Sacharzin, der hat sein Buch rausgebracht, das millionenfach gekauft wurde, er ist dann auf Tour gegangen, hat auch in Dresden auf jeden Fall die Messehalle randvoll gefüllt. Das ist so ein bisschen der gesellschaftliche Kontext. Und 2011 dann halt wieder, wie gesagt, große Mobilisierung an diesen Blockadeerfolg von 2010 anzuknüpfen, was auch geklappt hat, aber halt schon auch mit größeren Auseinandersetzungen einhergegangen ist. Es gab ja auch große, Polizei hat alles Mögliche aufgefahren, um letzten Endes zu verhindern, dass der Nazi-Aufmarsch blockiert wurde. Es ist trotzdem gelungen. Keine Ahnung, es wurden, was da damals, Wasserwerfer wurden massiv eingesetzt, es wurden mit Pepperball-Gewehren geschossen. Das waren, glaube ich, damals an diesem 19. Februar, war es, glaube ich, schon relativ einprägsam und eindrücklicher Tag, der dann ja eben auch noch mit den den ersten Razzien, wo meines Erachtens SEK auch zum Einsatz kam, hier im Haus der Begegnung geendet hat. Das war schon irgendwie alles sehr von einer relativ großen Spannung geprägt. Und setzte sich dann sofort, späteren Details zum Verfahren. Für mich persönlich war irgendwie 2011 trotzdem nochmal so ein Beschleunigungsding unter politischen Aspekten, also hat sich schon nochmal vieles verdichtet. Zum Anfang halt, wie gesagt, dieses Verfahren, wo wir dann auch selbst involviert waren, aber dann auch zum Jahresende hin Selbstenttarnung NSU, was dann natürlich so da auch in Antifa-Gruppen organisierte Personen das ein relevantes Thema wurde und sehr viel Aufmerksamkeit gezogen hat. Und dann ging das ja im Grunde, Dauer des Verfahrens, bis es dann wirklich abgeschlossen ist, war ja dann 2014, hat man 2013 schon die Schneeberg-Geschichten-Mobilisierung, also die Vorläufer von letzten Endes von Pegida gehabt und dann halt auch 2014 letzten Endes den Übergang zu Pegida. Nicht? Und dann ist es ja fast schon ein bisschen bekannter. Aber wie gesagt, es hat sich da, glaube ich, aus meiner Perspektive relativ viel beschleunigt, was die Schlagzahl an Themen, mit denen man sich auseinandersetzen konnte, musste, wie auch immer, erhöht hat. Danke dir. Wie sah es bei dir aus? Was waren deine politischen Schwerpunkte damals? Ich bin froh, dass ich nicht die erste Frage habe. da war echt vieles Wichtiges dabei schon. Ich würde vielleicht auch noch mal mehr auf diese konkrete Situation Antifa und Nazi-Szene in Dresden eingehen. Das scheint mir vielleicht nochmal auch ein bisschen anders, weil du hast es ja jetzt schon erwähnt, das war so durch den 13. Februar und dieses anschlussfähige Thema für Bürgerinnen und Bürger, gab es da immer schon Berührungspunkte oder schon seit den 90ern Berührungspunkte zwischen Neonazis und Stadtgesellschaft irgendwie in Dresden. Es hat sich ja dann aber hinten raus auch durch Pegida nochmal krasser entwickelt oder es ist irgendwie regelmäßiger geworden und es sind noch mehr Leute, die irgendwie kein Problem damit haben, mit offensichtlichen Faschos auf Demonstrationen unterwegs zu sein geworden. Und seitdem ist es ja auch immer in der Analyse oder im Reden darüber, was gerade so geht in der Nazi-Szene, so ein bisschen schwieriger geworden, das auseinanderzuhalten. Und wir haben es da zum Beispiel in manchen Zusammenhängen dieses Jahr die klassischen Nazis und die neue Rechte oder die neuen Nazis oder die AfD, ne, dass es so ein bisschen unterschiedlich ist. Und das war nie so prägnant 2009, 10, 11, also vor dieser Pegida-Zeit nie so prägnant. Und für meine Begriffe ist das, was jetzt eben heute klassische Nazis heißt, damals schon irgendwie ein bisschen mobiler noch gewesen, irgendwie eine stärkere klassische Nazi-Szene hier in Dresden, als es das jetzt ist. Es hat sicherlich eben damit zu tun, dass die NPD zum Beispiel hier im Landtag gewesen ist, dass einfach auch Kohle da war, um Leute als Mitarbeiter zu beschäftigen und so. Und sicherlich hat es auch damit zu tun, dass es damals eben hier in Dresden diesen riesigen Aufmarsch gegeben hat, immer am 13. Februar, und der von der Stadt nie allzu sehr problematisiert worden ist, der von den Bullen halt geschützt worden ist und immer laufen konnte. Und sich hier einfach so eine Nazi-Szene auch relativ lange, relativ gut entwickeln konnte. Das ist halt irgendwie so ein Unterschied zu heute, finde ich, dass es damals mit so in diesen Strukturen einfach mehr Leute gab und die auch mehr gemacht haben. Kannst du, wenn ich darauf nochmal Zug nehmen kann, kannst du nochmal darauf eingehen? Ich glaube, es ist vielleicht auch nochmal spannend, wie lange sich so Gruppen auch mit der Mobilisierung für den 13. Februar beschäftigt haben und wie viel Zeit das auch tatsächlich in Anspruch nahm? Ja, also ich weiß das nur für die Gruppe, in der ich gewesen bin, so richtig gut, aber es ist schon so, dass es diesen Beinamen fünfte Jahreszeit hatte, ne, mit dem 13. Februar oder dieser Woche. Es hatte sich ja dann irgendwann noch herausgestellt, dass die zweimal demonstrieren, immer am 13. Februar und immer am nächstbesten Wochenende. Und wir haben auf jeden Fall damals schon so ein Dreivierteljahr vorher angefangen mit den ersten Vorbereitungen. Wenn man jetzt zurückdenkt an diese, das ist auch in der Chronik aufgeführt, an diese Aktivierungskonferenz von Dresden Nazifrei 2010, die war ja schon im Oktober. Das heißt, ein knappes halbes Jahr bevor der Aufmarsch gewesen ist, und die musste ja auch schon vorbereitet werden. Also es war schon so, dass das eigentlich fast das komplette Jahr in Anspruch genommen hat, sich mit der Vorbereitung des Gegenprotests des 13. Februar zu beschäftigen. Beziehungsweise dann war Februar, dann hat man Urlaub gemacht, irgendwie mal drei Wochen was anderes, und dann ging es halt wieder los mit der nächsten Saison sozusagen. das war schon irgendwie ein paar Jahre ziemlich massiv und irgendwie also für unsere damalige Gang auf jeden Fall auch so der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben auch ein paar andere Sachen gemacht, aber hauptsächlich 13. Februar. Und ein paar Leute haben tatsächlich mehrere Dutzend Stunden pro Woche, falls man das versuchen will, mal wieder in der Richtung. Muss man sich gut vorbereiten. Danke euch. Ich denke, man hat einen guten Eindruck davon bekommen, mit was man als politische Struktur und politische Gruppe in Dresden so zu tun hatte. In dieser Zeit, in der das 129er-Verfahren entstanden ist und in auch was für eine politische Landschaft das gebettet war, nämlich stark von der CDU geprägt, stark von noch extremen Rechten geprägt. Die Extremismusklausel hast du erwähnt, das heißt, der Kampf gegen diesen sogenannten Linksextremismus wurde unglaublich groß gemacht und groß geführt, und dann kam eben die Hausdurchsuchung zum 19. Februar hier im Roten Baum. Und spätestens seit April 2011 war klar, dass gegen mehrere Beschuldigte wegen 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, ein Verfahren geführt wird. Wie hast du erfahren, dass du beschuldigt warst? Durch Klingeln früh am Morgen, würde ich jetzt mal sagen. Es war also letztendlich die Hausdurchsuchung Aprilmorgen. Ich glaube, da es April war, war es schon wirklich eher sowas wie 4 Uhr oder sowas, wann die dann jeweils auf der Matte standen. Und dann halt Übergabe von so einem Durchsuchungsbeschluss, und in dem dann halt stand, was man da, oder konnte man da so ein bisschen nachlesen. Da waren so ein paar Straftaten oder Körperverletzungsdelikte aufgeführt, die irgendwie bis 2009 und 2010 zugetragen haben sollen, und dafür soll dann halt eben eine Gruppe verantwortlich gemacht sein. Deswegen war es sozusagen, ging meines Erachtens, bin ich gerade mir 100% sicher, aber aus dem Durchsuchungsbeschluss schon hervor, dass sozusagen zum 129 da im Verdacht steht und man eben Teil dieser kriminellen Vereinigung sein soll. Es war nicht so gänzlich überraschend trotzdem, weil es gab, auch das gehörte schon so ein bisschen zwar auch zur Routine dazu, vielleicht zu diesen 13 Februar-Routinen, irgendwie am Vorabend gab es auf jeden Fall nochmal über Jabber so eine Rundmessage, dass Untersuchungen bevorstehen. Hat man in dem Fall ernster genommen, weil man glaubt, also ich zumindest hatte es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen ernster genommen, weil es ja auch schon im Haus der Begegnung sozusagen die Vorwarnung gab und da offenbar auch die Suche nach irgendeiner Organisationsstruktur irgendwie sich vermuten ließ. Habe dann halt nochmal so ein bisschen aufgeräumt und den Laptop zumindest auch erfolgreich versteckt. Keine Ahnung. Und dann war halt Durchsuchung. War bei mir persönlich tatsächlich, glaube ich, relativ entspannt, weil ich das Glück hatte, mit einer Person zusammenzuwohnen, die zu dem Zeitpunkt Anwältin war. und hat sich dann auch sozusagen, waren der kam dann halt, ja, 8 Bereitschaftspolizisten in das 12 Quadratmeter Zimmer, haben sich da alle reingestellt und geguckt. Und ja, in dem Moment war dann klar, ja, okay, gibt es so ein Verfahren. Und dann hat man so durchgelesen und gedacht, okay, aber das mit der Grundlage kommt hier tatsächlich. Da war schon auf jeden Fall am Anfang schon eher mal erstmal so, okay, erstaunlich, dass das geht in Sachsen. Aber ja, geht. Du hast wahrscheinlich auch durch eine Klingel davon erfahren. Ich habe auch durchs Klingeln davon erfahren, genau. Ich hätte durchs Telefon davon erfahren können, weil sie es erst versucht haben, telefonisch sich anzumelden, aber auf dem Festnetz in meiner vorhergehenden Wohnung, weshalb mich das nie direkt erreichen konnte. Bei mir war es ähnlich, bloß dass ich damals quasi mit meiner Lebensabschnittsgefährtin zusammen gewohnt habe und es dadurch in deren Wahrnehmung so war, jeder von uns, also auch ich, könnte jeden Raum in dieser Wohnung benutzen, weshalb bei mir jetzt nie nur ein WG-Zimmer, sondern die ganze Wohnung und der Keller und alles durchsucht wurde. Das hat so 9 Stunden gedauert, also auch relativ lang. War natürlich auch irgendwie beschissen, klar, gar keine Frage, wobei mir auch vielleicht gar nicht in dem Moment, als ich das früh 4:30 oder wann das war, in die Hand gedrückt bekommen habe, aber dann hinterher relativ schnell auch so Fragezeichen aufgetaucht sind, von wegen, was da in diesem Durchsuchungsbeschluss drin steht, was sozusagen schon ausreicht, um irgendjemanden am Gericht zu überzeugen, den Durchsuchungsbeschluss zu unterschreiben. Das war schon auch irgendwie überraschend. Aber ja, also es gab auf jeden Fall auch andere Beschuldigte, die sind irgendwie mit vorgehaltener Knarre, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei ihm zumindest, durchsucht worden und ziemlich ruppig und wurden auf den Boden gelegt und gefesselt und so. Also so krass war es bei mir nie, aber hat es auf jeden Fall an diesem 12. April auch gegeben. Du hast schon ein bisschen über die Grundlagen erzählt, die es für diese Hausdurchsuchung gab und die Grundlage für die Ermittlung war. Wie lief es dann nach den Hausdurchsuchungen weiter? Gab es nochmal neue Erkenntnisse, warum und wieso dieses 129er gegen euch geführt wird oder warum gegen euch ermittelt wird? Und konntet ihr die Grundlagen irgendwie nachvollziehen oder war es schon von vornherein klar, dass es in der Luft gegriffen ist? Das sind mehrere Fragen. Also wie ging es weiter? Also erstmal konkret an dem Tag, ich glaube, wir sind erstmal alle mit auf irgendeine Wache genommen worden und ED behandelt und DNA abgenommen worden und haben uns dann irgendwie über den Nachmittag getroffen, soweit wir uns gegenseitig verständigen konnten und irgendwie erstmal erfahren, ach du hoch. Also das war ja aus dem Durchsuchungsbeschluss nie so ganz herauszufischen, wer eigentlich alles beschuldigt wird und wie viele Leute das betrifft. Geschweige denn davon, wen man davon wirklich alles kennt. Ja, und dann im Nachgang haben wir halt irgendwie mit den Solidaritätsstrukturen vor Ort relativ schnell zusammengearbeitet und Anwältinnen organisiert bekommen. Und dann sind sicherlich bei allen relativ zeitnah so Anträge auf Akteneinsicht gestellt worden und dann ging halt ein relativ langes juristisches Auseinandersetzen los. Ich habe das mal zusammengesucht für mich. Also mein Anwalt hat, glaube ich, insgesamt 12 Mal geschrieben und versucht, über irgendwelche Verzögerungsrügen oder Dienstaufsichtsbeschwerden oder irgendwelche juristischen Kniffe an eine Akteneinsicht ranzukommen oder die Einstellung des Verfahrens zu fordern. Genau, das war so vielleicht auf der persönlichen Ebene. Es gab dann auch im Nachgang zu den Tag relativ bald ein Betroffenen-Treffen, wo Leute zusammengekommen sind, die man erreichen konnte und die auch Bock drauf hatten, um sich so ein bisschen darüber auszutauschen und um Kenntnisstand abzugleichen. Am Anfang war es ja auch nicht so einfach für jeden einen Anwalt zu organisieren oder eine Anwältin, weil wir ja doch relativ viele Betroffene waren und irgendwie erstmal gucken mussten, dass genug linke Anwältinnen überhaupt aufgetrieben werden können. Ja, und genau, und in dem Zusammenhang ging es dann sicherlich auch bald schon los mit der Soli-Arbeit. Es kommt bestimmt noch eine Frage dazu. Sehr richtig. Erstmal noch nicht. Ja. Ja, was auf jeden Fall, fand ich, noch echt verwirrend war am Anfang, war so dieses, es gab halt hier die Razzia am, wann war das, 19. Februar, ne? Und irgendwann im Lauf des ersten Jahres dieses Verfahrens sind halt auch diese, haben sich dann diese Aktenzeichen erstmal angeglichen. Später wurde es dann wieder abgetrennt und alle, die hier angetroffen worden sind bei der Razzia, wurden eingestellt. Aber das war auf jeden Fall auch so ein merkwürdiges Hin und Her, ne? Weil dieser Durchsuchungsbeschluss zum Beispiel, und das war ja relativ lange, das Einzige, was wir kannten an Inhalt, was die Vorwürfe angeht, eigentlich den 13. Februar jetzt nie so wahnsinnig herausgestellt hat. Ne? Da ging es um 6 Körperverletzungen und 3 Landfriedensbrüche, die der Gruppe insgesamt vorgeworfen wurden. Bei manchen Vorwürfen konkret mit ein paar einzelnen Beschuldigten, wo sie gesagt haben, und der Herr so und so ist da auf jeden Fall dabei gewesen. Manchmal ohne eine konkrete Person. Manche Personen sind keinem von diesem Ereignis zugeordnet gewesen. Aber der 13. Februar hat da erstmal in diesem Durchsuchungsbeschluss jedenfalls keine so eine große Rolle gespielt. Deshalb das auch irgendwie überraschend war, dass dann halt hier dieser Razzia Roter Baum da dazugekommen ist. Und das hat auch im Nachgang immer mal ein bisschen für Herausforderungen in der Soli-Arbeit gesorgt. Da kann ich schwer nochmal erzählen. Genau, an dem Tag, an dem es bei euch geklingelt hat, hat es auch in 18 weiteren Wohnungen geklingelt. Der hat bestimmt so ein bisschen aufgeschlüsselt, lief nicht überall entspannt. Du hattest das Glück, wie gesagt, da war halt gleich eine Anwältin in der Wohnung aktiv. 20 Wohnungen gleichzeitig Anwältinnen zu organisieren, war auf jeden Fall eine organisatorische Höchstleistung, die von den Leuten, die das im Vorfeld wussten und mit beobachtet haben, einfach gestemmt wurde. wie gesagt, die Hausdurchsuchungen waren unterschiedlich geartet. In einige Wohnungen wurde sofort mit sofort quasi eingedrungen, ohne vorher zu klingeln, sondern es wurden sofort die Türen aus den Angeln gedroschen und die Leute mit angehaltener Waffe auf den Boden geworfen, fixiert und da mit Handschellen eben erstmal auf dem Boden belassen. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen, generell diese riesige Welle an Hausdurchsuchungen. Außerdem kam hinzu, dass diese Ermittlungen zu dem 129er, es kam ja dann raus, dass schon seit 2010 ermittelt wurde, dass es eine TKÜ gab, dass es eben diese Funkzellenabfragen gab, die du auch schon erwähnt hattest, dass es später kam auch noch raus, dass es ein Imsi-Catcher installiert wurde, auch zum 19. Februar nur oder auch zum 13., da bin ich mir gerade nicht sicher, das steht auch drin. Genau. Das heißt, diese Akte, als es dann diese Akteneinsicht gab, war halt klar, es wurde schon lange, also die Bullen haben schon lange tatsächlich die Beschuldigten auf dem Schirm gehabt, TKÜ überwacht, heißt Telekommunikationsüberwachung, also Handys wurden abgehört und so weiter. 2014 wurde das Verfahren eingestellt. Du hast auch schon davon berichtet, es gab unglaublich viel Struggle damit, Anwältinnen zu finden, die fit sind und das Verfahren gut begleiten können. Zwischenzeitlich gab es 42 Beschuldigte in dem ganzen 129er und die haben sich bemüht, natürlich eben diese Ermittlungen zu beschleunigen, damit die eingestellt werden, lief aber trotzdem dann eben nichtsdestotrotz mindestens 4 Jahre. Was hat das mit dir gemacht, mit dir persönlich? Und wie ging es dir auch mit der drohenden Repression oder wie ging es dir damit und was war nach Einschätzung deiner Anwältin, stand am Raum auf? Das war erstmal relativ, also keine Ahnung, wie gesagt, man hat ja sozusagen die Hausdurchsuchung gehabt, dann ist man noch zur Wache mitgenommen, wurde dann wieder irgendwann rausgelassen und danach war erstmal Stimmung eigentlich, also man war schon übermüdet auf jeden Fall. Stimmung war irgendwie ganz okay, weil Laptop, wie gesagt, nie gefunden. War ganz nett, konnte man rausholen, konnte man zumindest auch erstmal weiter Leute informieren, war sozusagen ein Stichwort. Dann irgendwie erstmal rumfragen, welche Anwältinnen und Anwälte in Frage kommen, da Kontakte knüpfen. Das war, glaube ich, in den ersten 14 Tagen cool. Es gab auch ein gutes Umfeld, das das sozusagen unterstützt hat und das natürlich dann sozusagen auch, keine Ahnung, ich meine, das war jetzt auch. Grundsätzlich sind ja die Grundabläufe waren schon sozusagen erstmal so ein bisschen bekannt, als wenn man sich in diesem politischen Feld bewegt, rechnet man ja schon durchaus mal damit, dass sowas passieren kann. Ich glaube, in den ersten 14 Tagen war es vor allen Dingen so ein bisschen, wie gesagt, gucken, wer ist eigentlich noch in dem Verfahren. Das war ja dann das erste Treffen, das war auch so ein bisschen erstmal so ein Überraschungsmoment, weil ich kannte, glaube ich, viele von den Leuten dann auch nicht. Das war so erstmal so ein Hallo. Irgendwie haben wir uns, glaube ich, im Atelier Conny getroffen. Genau, war ganz witzig. Oder auch nicht. Also in dem Moment war die Stimme noch relativ so entspannt. Es gab dann später, glaube ich, schon so Phasen, wo man das nochmal so ein bisschen, wo sich das auch nochmal so ein bisschen psychisch und körperlich bemerkbar gemacht hat und das dann genervt war und wie auch immer und so weiter und so fort. Das kam auf jeden Fall auf. Da war es halt cool, ein Umfeld zu haben, das darauf mit umgehen kann und sowas im Zweifel auch auffängt und mit Tipps und Tricks und Ähnlichem zur Seite steht. Das war sehr hilfreich, was für mich persönlich zum Beispiel sehr hilfreich war, oder was versucht wurde, relativ schnell zu machen. Es war ja auch nicht das erste 129-Verfahren, was es in Deutschland gibt, sondern schon, der Paragraph hat eine recht lange Geschichte. Es wurde halt mal bekannte Leute, die auch schon mal so ein Verfahren hatten, eingeladen. Es gab, die dann mal so ein bisschen erzählt haben, wie das bei ihnen gelaufen ist. Das ist, glaube ich, relativ hilfreich gewesen, weil halt, man kriegt mit, man ist da nie alleine, man kann nochmal die Abläufe so ein bisschen durchgehen. Und es ist dann auch irgendwie relativ schnell klar, und das wurde auch dann vom Anwalt eigentlich nochmal so bestätigt, wenn die Hausdurchsuchung durch ist, dann ist auch erstmal eigentlich das Schlimmste in dem Moment vorüber. Es hat offenbar nicht dafür gereicht, dass sie Sachen gefunden haben, die sie jetzt direkt verfahrensrelevant gewesen wären oder die sozusagen zu einem Haftbefehl oder Ähnliches sozusagen gereicht hätten. Das war ja bei niemandem der Fall in dem gesamten Verfahren. Das war, glaube ich, schon mal zumindest auch nochmal ein entspannteres Level, sage ich mal. In dem Moment weiß man, sagen dann zumindest auch die Anwälte, ist erstmal das Schlimmste eigentlich hinter dir, nicht? Man weiß dann natürlich, dass sie potenziell genau, weiter ermitteln können. Das war lange sozusagen unklar. Bis, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Akteneinsicht dann tatsächlich erfolgt ist. Ich würde schon vermuten, dass das eher so 2, 3, 4 Monate auf jeden Fall gedauert hat, bis erste Sachen sozusagen klar waren oder erste Akten gekommen sind und man sich darüber auch sozusagen austauschen konnte. Und da ging es dann halt, ja, bis dahin war schon letzten Endes so die erste Schritte, da haben sich schon erste Soli-Gruppen gegründet. Es gab schon sozusagen Vernetzungstreffen mit Leuten, wo auch Leute von, die in den Mobilisierungen zum 13. Februar zum Beispiel immer mit dabei waren, auch dazu gekommen sind. Das war eine überregionale Vernetzung und Leute, die da unterstützt haben, das war sehr hilfreich. Und man hat halt erstmal versucht, sozusagen die Informationen zu sammeln und sich darüber auszutauschen, was eigentlich bisher bekannt ist, ob da noch mehr kommen könnte. Das war, glaube ich, eine so der Hauptaufgaben. Ich persönlich habe das auch tatsächlich, habe das so ein bisschen auch letztendlich fand das auch ganz gut, also eine Aufgabe zu haben oder sich da selbst auch so eine Aufgabe zu setzen und zu gucken, wie sich das, also weil mich das schon auch interessiert, wie das politisch funktioniert und was da juristisch passiert und wie sie es genau gemacht haben. Und rückblickend gab es dann natürlich auch so verschiedene Momente, in denen man nochmal realisiert hat, ah okay, hier waren Sachen komisch, also es gab was für sich Momente, wo man irgendwann im Vorfeld schon von dem damaligen, es war ja wie gesagt relativ stark auf diesen 19. Februar und die Mobilisierung konzentriert, im Vorfeld gab es Veranstaltungen, Infoveranstaltungen und da fiel einem schon mal auf, dass irgendwo sehr viele Leute rumstanden, muskelbepackt, eigentlich Faschos, aber halt nicht eindeutig Initialien von Faschos, deswegen war man so ein bisschen suspekt, aber nicht so genau zuhörbar. Rückblickend kann man jetzt natürlich erkennen, ja okay, möglicherweise da war eine Observation, das wusste man in dem Moment nicht, aber ja. War dann sozusagen, nachdem sozusagen die Razzia erfolgt ist, hatte ich da sozusagen so ein paar seltsame Momente, die man vorher so, die ich zumindest vorher so registriert hatte, aber nicht zuordnen konnte, konnte man dann so ein bisschen besser einordnen. Das war so ganz gut. Ja, ansonsten gab es, wie gesagt, war eine Phase von hoch, dann war eher eine Phase von einem Tief, aber die ließ sich dann auch auffangen. Und ab dann war dann so ein bisschen die spannende Frage, wie man diesen, also stand für mich so ein bisschen im Mittelpunkt, wie man das politisch halt aufbereiten kann, wie man da, also weil ich fand schon auch, ich fand schon auch ein Skandal, wie da vorgegangen wurde und da sollte natürlich auch ein politisches Projekt angegriffen werden und das fand ich nicht akzeptabel und da gab es dann sozusagen Soli-Gruppen und andere Sachsens Demokratie hat sich gegründet als eine Kampagne, die dazu dann eben gearbeitet hat. Vielleicht erstmal bis da können wir dann später mal im Detail drauf eingehen. Genau. Danke dir. Wie ging es dir persönlich mit der drohenden Repression? Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch ziemlich unklar lange und das war auch irgendwie belastend, dass man zum einen halt sieht, bei mir ist es halt so gewesen, dass in diesem Durchsuchungsbeschluss, ich würde sagen, ich habe als erster meine Akte gekriegt von allen Beschuldigten und das war nach 1,5 Jahren. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen, Vorbereitung. Also es war super lange, halt super wenig klar. Ne? Und bei mir zum Beispiel war es so, dass ich persönlich jetzt in diesem Durchsuchungsbeschluss keiner dieser neuen größeren Straftaten, die dieser Organisation vorgeworfen wurden, zugeordnet worden bin. Und dass das so ein bisschen unklar war. Also ich auch so ein bisschen gedacht habe, na irgendwie haben sie ja eigentlich nichts. Auf der anderen Seite war halt der Vorwurf irgendwie dann, bei mir Redelsführerschaft der kriminellen Vereinigung und das hat, ne, das ist halt mit bis zu 10 Jahren Knast damals strafbewertet gewesen, es hat einfach so eine Reichweite von, es ist total unklar, was eigentlich passieren wird, ne, wird noch viel mehr ermittelt und dann kommen irgendwie noch 3 konkretere Vorwürfe, bleibt es dabei und ich meine 129er ist ja jetzt schon lange, auch damals schon lange ein großes Thema auch in der Szene. Und es gibt Infoveranstaltungen und wir beschäftigen uns damit, ne, und wir bearbeiten diesen Strafrechtsparagrafen auch politisch und dadurch bist du halt da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, hellhörig oder so. Das kann halt, also ich finde, es verstärkt so ein bisschen diese Vermutung, oh krass, jetzt ist das irgendwie real, was ich schon 3-mal auf Infoveranstaltungen gehört habe. Das war auf jeden Fall so ein, also eine Belastung, muss ich schon sagen. Ich fand auch, dass irgendwie die ersten paar Tage in der Wohnung nach dieser Hausdurchsuchung schwierig waren, weil bei mir waren es auch ungefähr 8 Bullen oder so und jemand vom Ordnungsamt und einer von der IT-Truppe. Und die hat man ja auch nie die ganze Zeit im Auge und du weißt halt nie, ob die vielleicht doch noch irgendwo irgendwas installiert haben und so. Und das ist schon irgendwie auch ein Scheißgefühl, wenn die Wohnung durchsucht wird und dann ist man hinterher dort. Man hat ja in der Regel keine zweite. Und das fand ich schon belastend. Und ja, ansonsten muss ich sagen, dass ich so im Nachgang mich von meinem Anwalt, ich kann später Kärtchen verteilen, super gut vertreten gefühlt habe. Also der, das muss ich schon sagen, dass sich da einige Anwälte, und ich denke, dass das auch gut war, dass wir linke Anwälte genommen hatten, die irgendwie schon in Soli-Arbeit eingebunden waren, die schon mal irgendwelche ähnlichen Verfahren bearbeitet haben, die irgendwie auch politisch unsere Standpunkte, vielleicht nicht alle, aber schon viele irgendwie teilen, dass sich da einige Anwälte echt ziemlich krass reingehangen haben und mein Anwalt hat auch ziemlich viel gemacht und da habe ich mich auf jeden Fall gut vertreten gefühlt, fand es auch super, dass ich mich darum nie kümmern musste, sondern dass das halt Soli-Gruppen oder die Rote Hilfe damals noch in Dresden einfach organisiert hat für uns alle. Das war auf jeden Fall cool. Ja, ansonsten fand ich schon, dass es irgendwie Angebote gab für mich, auf jeden Fall von Genossinnen, wo ich hingehen konnte, um mal drüber zu reden. Und es ist halt diese Betroffenen-Treffen gegeben hat, wo wir mit den Anwältinnen und anderen Betroffenen zusammengekommen sind. Und das ist schon einfach auch stärkt, ne, dass du halt dann irgendwie dich nochmal darüber austauschen kannst und dass man nie so alleine in seinem Kopf irgendwie vor sich hinspult, aber was könnte denn jetzt alles noch passieren oder was könnte denn dabei rauskommen. Ja, also ich muss eigentlich sagen, im Großen und Ganzen habe ich mich da dann ganz gut aufgehoben gefühlt. Es gab auch immer wieder so, keine Ahnung, ich glaube, es gab relativ bald dann auch zumindest Soli-Demos, zumindest in Leipzig. Das war schon auch ein cooles Feeling, das war auch relativ spontan, wenn da so ein paar hundert Leute losziehen. Und das gab es auch immer wieder im Verlauf der Jahre, dass du immer mal wieder nette Botschaften übermittelt bekommen hast, was schon irgendwie auch ganz cool ist, wenn Leute das sozusagen, du merkst halt, Leute haben das schon irgendwie auf dem Schirm und kannst, also ja, das war schon hilfreich, glaube ich. Also ein Plädoyer dafür, Menschen, die von Repressionen betroffen sind, auch tatsächlich anzusprechen, persönlich anzusprechen, die zu unterstützen und zu fragen, was sie brauchen und sich da eben nicht nur darauf zu verlassen, dass Rote Hilfe oder EA ihr Bestes tun, sondern tatsächlich auch die eigene Verantwortung sehen. Ich glaube, es ist auch ja, eine wichtige Botschaft, das nochmal klar zu machen. Ihr hattet die Soli-Arbeit schon angeschnitten. Es gab während dieser Hausdurchsuchung bezüglich des 129 gab es auch Hausdurchsuchungen bezüglich eines Brandanschlages auf dem Fuhrpark der Bundeswehr in Dresden. Der Brandanschlag war 2009 zu Ostern. Genau, im Zuge dessen gab es auch Hausdurchsuchungen. Es gab personelle Überschneidungen bei den Menschen, die beschuldigt waren, quasi im 129er und in diesem Bundeswehrverfahren. Und unter anderem war eine Person beschuldigt, auch in dem 129er-Verfahren und in diesem Bundeswehrverfahren. Deswegen steht hier heute ein leerer Stuhl. Die Person genau hieß, hieß Ricardo, war beschuldigt und hat sich damals dafür entschieden, sich der Repression zu entziehen, egal ob die kommt oder nicht. Es war halt, wie gesagt, noch unklar und ist dann nach Mosambik ins Exil gegangen, um dort abzuwarten, bis alles verjährt ist. Er ist dort verstorben 2019, weil er dem Druck dieses Exils einfach auch nicht gewachsen war und viel auch an Soli-Arbeit gefehlt hat. Deswegen steht da der Stuhl. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Sache zu wissen bezüglich dem 129er-Verfahren und dem Bundeswehrverfahren und wie sich auch so eine politische Szene wie sich die Szene damals auch mit welchen Problemen die sich beschäftigt hatte und welche Schwerpunkte da auch gesetzt wurden, welche Auseinandersetzungen geführt wurden innerhalb dieses 129ers bezüglich Repression, Umgang mit Knast, Umgang mit Flucht und Exil. Genau. Du hattest schon die Soli-Gruppe Sachsens Demokratie erwähnt. Es gab insgesamt zwei Soli-Gruppen zum 129er-Verfahren in Dresden. Zum einen Sachsens Demokratie und die Soli-Gruppe 129 e.V. Am Anfang saß man noch entspannt gemeinsam am Tisch. Es kam dann zu einer Spaltung. Relativ, ich glaube, beim zweiten Treffen war das. Eine der, genau, der Sachsen. Herzensdemokratie hat sich eher dann damit beschäftigt, tatsächlich eine Unschuldsvermutung zu vertreten und auch die Beweislage öffentlich zu machen und zu zeigen, das, was da irgendwie in den Akten steht, das, was da, das, was den Menschen vorgeworfen wird, das, was an Beweisen da ist, das ist totaler Bullshit. Und auch die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Und die Kampagne 129 e.V. hat sich eher damit beschäftigt, dann hat sich mit dem Militanzbegriff beschäftigt und ist dann darauf auch, oder hat sich damit beschäftigt, dass halt tatsächlich Gewalt und Militanz auch in der Auseinandersetzung ein legitimes Mittel ist und hat diesen Ansatz vertreten und ist eher quasi intern in linken Strukturen und Gruppen getourt und hat da zum 129er Art gearbeitet und hat auch die Strukturen oder die Mittel und Methoden, die die Bullen im 129er angewendet haben, dann gemeinsam besprochen und geguckt, was müssen wir jetzt tun als linke Strukturen und Politgruppen, um da irgendwie wieder genau und die Sicherheitsbedürfnisse irgendwie anzupassen und uns besser bewegen zu können. Genau, deswegen eben diese zwei Gruppen, diese zwei Soli-Gruppen. Ihr habt schon gesagt, diese Soli-Arbeit war ein wichtiger Punkt auch bei der Auseinandersetzung oder in dem Umgang mit dem 129er und mit den Repressionen. Es gab so Betroffenen-Treffen, wo alle Betroffenen eingeladen waren und auch die Anwältin manchmal mit dabei waren. Genau, es gab so persönliche Auseinandersetzungen mit den Menschen, die betroffen waren. Und außerdem wurden auch die Akten besprochen innerhalb dieser Soli-Gruppen, um Infos da rauszuziehen, zu extrahieren und die weiterzugeben an linke Gruppen. Ihr hattet es schon angemerkt, es gab zwischenzeitlich 42 Beschuldigte. Wie ist die Soli-Arbeit da gelaufen? Gab es auch so persönliche und politische Diskrepanzen? Wie war der Umgang damit? Ich weiß nicht, ja. Dazu. Willst du anfangen? Okay, fang ich an. wie gesagt, unter den Beschuldigten, das war, glaube ich, so ein relativ, unterschiedliche Haufen an Leuten, die sie jetzt auch nicht alle untereinander kannten. Also ich glaube, ich weiß bis heute nicht, zum Beispiel, also dieser Teil, der im Haus der Begegnung stattgefunden hat, da weiß ich bis heute nicht genau, wen es da betrifft eigentlich. Das waren irgendwie so um die 20 Leute, dann nochmal 20 in dem anderen Teil und dann kamen ja immer noch später ein paar dazu. Ich glaube, unter den Beschuldigten war so ein unterschiedliches Level. Ich glaube, wir haben auch, also es gab nie den Punkt, wo alle, glaube ich, an einem Tisch saßen, was jetzt auch irgendwie nicht zwingend nötig war. War ja auch eh immer so ein bisschen der Moment, in dem man an einem Tisch sitzt, die Frage, gründet man hier eigentlich gerade die Gruppe, die einem angerufen wird? Das war schon immer so ein Ding, was man da immer so kurz mitdenkt, aber nichtsdestotrotz gab es halt immer diese Betroffenen-Treffen, was sozusagen von Rote Hilfe-Seite sozusagen organisiert wurde, sage ich mal, und wo es immer sozusagen um Update vor allen Dingen auf der juristischen Ebene ging und wo Anwälte halt eigentlich die Anwältinnen sich damals schon abgestimmt haben, wie man halt jetzt gerade am schlauesten vorgeht, wer gerade was macht, damit nie alle sozusagen was machen oder das Gleiche machen, ohne dass es Erfolg hat. Das war sozusagen so ein bisschen die Prozesse, die da gelaufen sind und die vor allen Dingen auf der Ebene stattgefunden haben. Und dann gab es sozusagen eben die politischen Ansätze, wie man das sozusagen, wie man so die Arbeit dann nach außen hin noch kommuniziert und was da sozusagen als das Ziel ist. Da kann ich tatsächlich eher sozusagen aus dieser Sachsen-Demokratie-Perspektive sozusagen sprechen. Da war halt eben die, oder keine Ahnung, war halt eben eher der die Idee, das Ganze nochmal stärker mit dem gesellschaftlichen Kontext zu verknüpfen. Es gab irgendwie, 2010 war, glaube ich, Wolfgang Thiers auch mit bei diesen Blockaden und hat halt irgendwann da aufgrund des Vorgehens der Polizei irgendwie, oder vielleicht war es auch 2009 schon, ich weiß es nicht genau, irgendwann dieses Wort rausgehauen, dass es halt hier schon sächsische Demokratie sei und die so ein Stück weit eben was ein Ausnahmefall darstellt und womit es sozusagen schon so ein Stück weit so eine Grundlage gab, dass der Umgang, der in Sachsen gepflegt wurde, eben genau und sich gerade in diesem 13. Februar und dem Umgang mit den Anti-Nazi-Protesten und einerseits und dem Nicht-Umgang mit den Nazis andererseits in Stadtgesellschaft, aber auch Landespolitik da sozusagen relativ immer so manifestiert hat, nicht? Also es war eigentlich immer so, dass sozusagen an den Antifa-Demos stand die Polizei und hat alles Mögliche aufgefahren und ausprobiert und die Nazis konnten halt machen, was sie da wollten. Denen wurde sozusagen immer das Feld geräumt. Das ist halt sozusagen dann schon so mit diesem Schlagwort so ein bisschen schon so, ja, das Feld auf oder bereitet wurden, auf dem man sozusagen eine politische Auseinandersetzung unseres Erachtens führen konnte und woran man so ein Stück weit angeknüpft hat. Das war sozusagen eben genau das Ziel, sozusagen Antifaschismus schon auch als gesellschaftliche Aufgabe sozusagen zu beschreiben und da sozusagen auch die Zivilgesellschaft nicht aus der Verantwortung zu entlassen. Das war, glaube ich, schon auch so ein Punkt, ne? Also so eine Kampagne, oder was schon auch klar ist, dass so eine 129-Verfahren dann dazu noch mit Gewalt und so weiter und so fort, natürlich diesen Vorwürfen, die da kommuniziert werden, die auch von der Polizei gut kommuniziert wurden. Also die Razzien waren begleitet von Bildreportern, das übliche Spiel. Es gab danach gleich ein großes Interview mit dem damaligen Innenminister Markus Ulbich. Es wurde sozusagen da relativ gut auch sozusagen ja, Schlagworte an die Presse geliefert und versucht, ein bestimmtes Bild zu zeichnen. Und das hatte natürlich unseres Erachtens schon ein Ziel oder ein politisches Ziel, was damit verfolgt wurde. Das hat sich dann auch wieder gespiegelt in den staatsanwaltschaftlichen Äußerungen, die dann halt von mafiösen Strukturen und Querulanten gesprochen haben, also auch zum Teil in so einem DDR-Sprech wieder gleich direkt abgekippt sind vom Feeling her. Und ja, die, das Ziel hatten, oder wo die Analyse oder die Annahme war, dass halt tatsächlich 2010 sind die Blockaden auch, ich glaube, aus antifaschistischer Perspektive durchaus überraschend geglückt in der Form und auch die Mobilisierung überraschend groß gewesen. Und da waren, glaube ich... Kannst du das nochmal kurz in Zahlen einordnen? Hallo, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, 5.000 Nazis vor dem Bahnhof Neustadt, plus minus. Und drumherum waren das, glaube ich, schon eher so 10.000 bis 12.000 Leute, die das sozusagen blockiert haben, wo auch tatsächlich viele ja, PolitikerInnen und eben halt, wie gesagt, Wolfgang Thierse, aber auch verschiedene andere Parteien haben sich da sozusagen mit beteiligt. Es gab dann ein relativ großes Bündnis und es war relativ klar, Antifa und bis weit hinein in die bürgerliche Mitte gibt es ein Bündnis, die darauf, die daran arbeitet, diesen Aufmarsch zu verhindern und das auf jeden Fall durchsetzen. Und ich glaube, das war schon so ein Achtungssignal. Zum einen war es irgendwie, die Mobilisierung war noch, das kam jetzt nicht, das war jetzt keine lokale Mobilisierung, sondern es war schon vor allem eine überregionale Mobilisierung. Also ich glaube, ich würde mal sagen, ein Drittel vielleicht davon irgendwie aus Dresden und Umgebung und Sachsen und die anderen zwei Drittel kamen schon darüber hinaus. Also es waren schon sozusagen bundesweit große, große Ereignisse und ich glaube, das hat dann sozusagen die Behörden auch so ein bisschen dazu verleitet, oder die wussten dann halt vielleicht auch nicht so richtig, was da genau passiert und so ein 129 bietet halt Möglichkeiten, genau sowas detaillierter sich sozusagen rauszusuchen und das zu thematisieren und das sozusagen, also diese Entstehung sozusagen mit deutlich zu machen, war so ein bisschen das Ziel, weil natürlich irgendwie die Gefahr bestand, dass irgendwie, und das muss man dann, weiß ich, so rückblickend wäre rückblickend nochmal einzuschätzen, ob das gut gelungen ist oder nicht, gab natürlich irgendwie sozusagen dann so ein, als Sachsen Demokratie haben wir dann so einen offenen Brief geschrieben, über, wo das sozusagen skandalisiert wurde, die Hausdurchsuchung und sozusagen versucht wurde, auch so Unterstützerinnen und Unterstützer zu werben, und gleichzeitig auch sozusagen Geld für potenzielle Prozesskosten, die ja schon irgendwie auch trotzdem im Raum stehen oder im Standen einzuwerben und sozusagen das Anliegen da auch in die Breite der Leute zu tragen, die da auch an der Mobilisierung mit beteiligt zu waren, um eben genau so eine Spaltung, die ja letzten Endes so angestrebt war, zu verhindern und da so ein Stück weit auch dieses Bündnis zu nutzen und weiter zu stärken. Das hat mehr oder weniger gut geklappt. Ich glaube, natürlich gab es, was weiß ich, mit Grünen zum Beispiel hat man da, glaube ich, in der Stadtebene längere Auseinandersetzungen geführt. Die wollten sowas zum Beispiel nicht unterschreiben. Da hat es durchaus, also es gab schon durchaus auch so Momente, wo man gemerkt hat, das funktioniert. Im Zweifel ist man gut genug, um sozusagen zu blockieren und das irgendwie für die Stadt zu lösen, das Problem mit dem Nazi-Aufmarsch. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie die Repressionskosten aufzufangen oder die Repression aufzufangen, dann macht man sich dann einen schmalen Fuß. Das war ja auch so, dass diese Blockaden versuchen zum Beispiel, also da wurden gezielt Politiker zum Beispiel dann auch nur angezeigt, das waren halt damals, glaube ich, 2010 vor allem von der Linkspartei Politikerinnen, und keine von SPD und Grünen, die auch an den Blockaden beteiligt waren. Wie gesagt, das war relativ offensichtlich in dem Moment, was so ein bisschen vielleicht auch das strategische Motiv bei den Behörden und Staatsanwaltschaften waren, was sie mit dem Verfahren sozusagen vorhatten. Genau, und das so ein bisschen aufzufangen war halt sozusagen die Idee und Pressearbeit zu machen. Überhaupt, dass man, ja genau, das hat durchaus auch erfolgreicher geklappt. Gab ja auch schon, also eine längere Geschichte von wegen Sachsen-Sumpf-Ermittlungen etc. Das war auch ein paar Jahre vor dieser Zeit. Und es gab sozusagen zum Beispiel Spiegel-Journalistinnen, die das auf dem Schirm hatten und mit denen man dann auch Kontakte knüpfen konnte und die dann halt tatsächlich auch irgendwann mal die Story so gebracht haben. Lokale Ebene hat es nie gut funktioniert. Also die Sächsische Zeitung, Dresdner Neuesten Nachrichten, ich weiß nicht, die haben halt nur Polizei und Staatsanwaltschaften zu Wort kommen lassen. Das war immer das, also diese, da stieß die Kampagnenarbeit dann auch schnell an Grenzen auf der Ebene. Aber bundesweit war es schon sozusagen möglich, da Aufmerksamkeit zu schaffen und irgendwie auch so ein Stück weit Erfolge zu erzielen und auch irgendwie diese Absurdität dieses Verfahrens und der Grundlagen, die ja dann trotzdem auch, wie gesagt, wenn das erst anderthalb Jahre später war, dann habe ich das vollkommen anders in Erinnerung, aber ist auch egal, das wird stimmen. Aber dann ist dann auch, nachdem man sozusagen die Akten hatte, wurde dann natürlich viel mehr klar und man konnte dann sozusagen auch natürlich immer tolle Stories über die Art und Weise liefern, wie in Sachsen so ermittelt wurde. Die Basis von allem war trotzdem irgendwie letzten Endes Aussagen von Nazis, nicht? Also das muss man sich, glaube ich, auch vergegenwärtigen. Das ist auch, glaube ich, eine Parallele zu einem Verfahren, da taucht das ja auch auf. Haben halt irgendwie, Dresdner Nazis haben halt Orte benannt, wo diese vermeintliche Antifa-Sportgruppe trainieren sollte. Das war dann auch irgendwie für die Polizei Ansatz, um da dann Kameras hinzustellen. Die Orte waren einmal ein Fitnessstudio und der andere Ort war die Chemiefabrik, die dann für 3 Monate Video überwacht wurde. Und wo man dann aber auch in den Akten feststellte, dass man so richtig keine Sportbewegung dort feststellen konnte, an der Chemiefabrik zumindest. Aber in den Abendstunden hat sich da immer öfters größeres Begängnis gezeigt. Das waren natürlich irgendwie so Sachen, mit denen man, also die Ermittlungen boten schon auch ein Potenzial, oder die Art und Weise, wie sie geführt wurden, boten zum Teil schon auch so ein Potenzial, dass man auch eine größere Öffentlichkeit ansprechen konnte und sagen konnte, okay, das läuft hier nicht. Nicht, also das läuft ja schon mit einem sehr starken politischen Willen. Und das wurde dann, ja genau. Ich grätsch gerade mal rein. Ja. Es gab, wie wir erst gehört haben, eine Frau, die auch beschuldigt war im 129er-Verfahren. Da passt es gerade ganz gut. Da wurden unter anderem die Räumlichkeiten ihrer Wohnung durchsucht, aber auch die Räumlichkeiten ihrer Eltern. Und die wurden auch aufgefordert, Beweismittel rauszugeben und unter Druck gesetzt, indem ein Möbelspediteur angerufen wurde, der dann die ganze Wohnung leerräumen sollte, alle Möbel mitnehmen sollte und die dann quasi hätten nichts mehr gehabt. Also so mit solchen Maßnahmen wurde da vorgegangen, um Menschen unter Druck zu setzen und da an Beweismittel irgendwie zu gelangen. Also solche Maßnahmen wurden eben auch ergriffen, die dann wieder gut, genau, das sind solche Soli-Arbeit, gut verwurstet werden konnten. Und eine Sache noch, ich habe erst von Spaltung geredet, es gab eine Spaltung, aber beide Soli-Gruppen konnten weiterhin parallel gut miteinander arbeiten und es gab auch immer wieder Verknüpfungen und gemeinsame Veranstaltungen. Das nochmal zur richtigen Stellung. Genau. Wie hast du die Soli-Arbeit erlebt? Was waren für dich so wichtige Punkte? Ja, vielleicht auch nochmal zu diesem letzten Punkt, ne, letzten Endes. Diese 2 Soli-Gruppen hat es ja auch gegeben, weil damals auch die Szene sich nie so ganz einig war. Das ist heute vielleicht an anderen thematischen Schwerpunkten auch noch so, aber diese Ausprägung bezüglich sozusagen 13. Februar Erinnerungspolitik, wie will man da Antifaschismus gestalten, welche inhaltlichen Schwerpunkte will man setzen, das war ja auch ein großer Zankapfel, ne, warum es auch verschiedene Gruppen gab, die zum 13. Februar die Mobilisierung gemacht haben und die da inhaltlich dazu gearbeitet haben, obwohl das halt so viel Arbeit war, haben wir uns da ja nie im Vorfeld lange nie einigen können, wie wir das am besten angehen wollen. Und das hat sich irgendwie, finde ich, einfach auch in die Soli-Arbeit so weiter fortgesetzt, dass da Gräben, die ohnehin schon existierten, halt auch schnell dafür gesorgt haben, dass wir das nie in der Gruppe gemeinsam machen würden. Dazu habe ich die Soli-Arbeit wahrgenommen. Ich finde schon, also ich habe mich selber nie konkret in den beiden Kampagnen beteiligt, aber so war natürlich irgendwie nah dran. Ich finde schon, dass da ziemlich gut geklappt hat. Also gerade was du jetzt schon am Ende gesagt hast mit der Presse, mit der überregionalen Presse, dass es da gelungen ist, sozusagen die zumindest bundesweit in den bundesweiten Medien diese Erzählung von der sächsischen Justiz und vom Innenministerium aufzubrechen und dass da irgendwie so viel Zweifel zu sehen, auch bei Journalistinnen, dass sie halt einfach darüber berichten, wie naja, so ganz kann das eigentlich nie hinhauen, was hier an Vorwürfen im Raum steht. Und das ist, finde ich, schon so ein Erfolg von der Soli-Arbeit, der ziemlich gut ist, weil es wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, mit was für einer Vehemenz letzten Endes dieses Verfahren weitergeführt wird. Und es hat ja in dem Zusammenhang nie eine Anklage gegeben. Ne? Dieses 129er ist ja nie vor Gericht gekommen, sondern eben mit Ermittlungen und Durchsuchungen und noch Nachermittlungen und noch ein paar weiteren Durchsuchungen dann einfach irgendwann eingestellt worden. Finde ich, war schon irgendwie ein Erfolg aus den Soli-Strukturen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch Schwierigkeiten gegeben hat. Also dass zum Beispiel Leute, die hier bei dieser Razzia im Roten Baum betroffen gewesen sind und da mitgenommen wurden, oftmals irgendwie sich gefühlt haben, wie, oh, es wird hier irgendwie hinten runterfallen gelassen, dass es eigentlich das vorher auch schon gegeben hat. Sportgruppe ist sozusagen nie nur die vom 12. April fortfolgende, sondern ist halt irgendwie vorher schon losgegangen. Das war auf jeden Fall für manche Leute eine Belastung, da sozusagen gesehen zu werden in der Soli-Arbeit. Und ich würde auch sagen, dass es schon, nein, gut, dafür können jetzt die Soli-Gruppen nicht so richtig was, aber dass es schon noch Leute gegeben hat, die da beschuldigt gewesen sind, die vorher so in der Antifa-Szene unterwegs gewesen sind, die halt durch dieses Verfahren auch aufgehört haben, Politik zu machen. Kann man jetzt sagen, das konnten die Soli-Strukturen nie auffangen. Ich meine, ich denke auch nie, dass es mit besserer Soli-Arbeit immer klappen kann, dass man 100% der Leute so auffängt, dass man sie irgendwie in Strukturen auch halten kann, aber war natürlich irgendwie ein schwieriger Punkt. Ich will gerade noch da nochmal darauf hinweisen, dass es in dieser Milieuüberschneidung zwischen Antifa-Szene und Fußball in Dresden halt da ein paar Beschuldigte gegeben hat und von denen haben sich halt viele hinterher, nie sofort, aber so Stück für Stück aus den Szene-Zusammenhängen verabschiedet. Und es war schon auch irgendwie schade, weil in der Zeit sich schon mehr Zusammenarbeit zwischen Antifa und Fußballleuten zu ergeben hatte und irgendwie Antifa-Leute sind ins Stadion gegangen und die Fußballleute sind mal auf Demos gegangen und ich meine, es gab schon immer auch ein paar Zecken bei Dynamo, ne? Aber gerade in den Nullerjahren war es halt schon nie zu Unrecht als so Nazi-Fanszene verschrien, sondern weil da halt unglaublich viele Nazis waren und das war eigentlich schon irgendwie so ein Punkt, wo es irgendwie so ein bisschen vorangegangen ist. Ich meine, es hat jetzt trotzdem irgendwie dazu geführt oder nie dazu geführt, dass es keine linken Gruppen bei Dynamo gibt, aber ich finde, da ist auf jeden Fall durch dieses Verfahren einiges an Potenzial verloren gegangen, was halt diesen Verein angeht. Und keine Ahnung, Fußball ist halt eigentlich egal, ne? Aber ich finde es schon wichtig. Also ein Kumpel hat mal gesagt, ja, ich gehe da halt hin, das ist die größte Jugendszene Dresdens oder so die größte Jugendsubkultur Dresdens und das stimmt halt schon. Insofern ist das, finde ich, eigentlich ein relativ wichtiger Punkt, dass es da, also was du ja auch angesprochen hast, dass so diese Spaltung zur Zivilgesellschaft nicht so richtig geklappt hat, aber ich finde halt an dem Punkt hat uns das schon zurückgeworfen. Ja, auch was die Auseinandersetzung mit Nazis angeht. Also ich glaube, das ist danach schon auch, da haben sich Leute dann halt natürlich anders den Kopf drum gemacht. Also das muss man schon auch ganz klar so sagen. Das stand jetzt halt sozusagen im Raum, dass man immer eigentlich potenziell, wenn man einen Nazi aufs Maul hält, natürlich irgendwie den gleichen 129 an der Backe hat. Das sorgt natürlich dafür, dass man das dreimal abwiegt. Genau, ihr habt schon perfekt übergeleitet zum vierten Block, also was das 129er-Verfahren für Auswirkungen hat und hatte. Sprech einfach gern weiter. Welche Auswirkungen hat das 129er bis heute auf politische Strukturen oder Gruppen und wie hat es auch eine Entwicklung von Antifa-Strukturen und linken Gruppen in Dresden beeinflusst? Ja, also wie gesagt, von der Wirkung her war es schon irgendwie so, also es war ja sehr breit gestreut, also man wusste dann ja sozusagen auch aus den Akten, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist und wie auch die Verbindungen konstruiert wurden, die waren ja zum Teil wirklich sehr da reicht es wirklich irgendwie eine Person, mit einer Person telefoniert zu haben, die halt schon im Verfahren war und dann hat man halt irgendwie, wenn man da über 90 geredet hat, dann hat es schon gereicht und sozusagen dann auch. Hat schon das Codewort Mundschutz manchmal gereicht. Genau, zum oder Sport. Weniger. Ja. Genau, es gab wirklich sozusagen sehr, sehr lockere Konstruktionen, wie man da sozusagen in das Verfahren reinkommt und das hat natürlich irgendwie schon auch, glaube ich, eine Wirkung entfaltet. Jetzt war so ein bisschen der glückliche Umstand, dass 2011 halt zumindest im Hinblick auf die 13. Februar-Mobilisierung und Ähnliches tatsächlich sehr erfolgreich war und die ja sozusagen eh auch sehr viel stark von außerhalb getragen war und das dann sozusagen 2012 auch schon irgendwie klar war, die Nazis haben mehr oder weniger aufgegeben. Also es waren sozusagen dann die folgenden Jahre, wo auch diese Nazi-Aufmärsche tatsächlich so in der Form nicht mehr stattgefunden haben, also nicht mehr in der Größenordnung, deutlich reduziert nur noch und auch die haben zum Teil nicht geklappt. Es gab, glaube ich, schon auch nochmal einen anderen und insofern hat es sozusagen nicht dazu geführt, dass man sozusagen nochmal so eine Mobilisierung in der Form stemmen konnte. Es war 2012 dann einfach, glaube ich, eine große Anti-Repressions- und 2012 wurde sozusagen der Haupt-Nazi-Aufmarsch abgesagt, dann an kurzfristig. Und es waren dann nur noch, ich weiß nicht wie viel, 15.000. Wir haben irgendwie so Leute, die dann halt auf einer großen Demonstration unterwegs waren, von Dresden Nazi-frei, aber auch mit eigenen Blogs von Sachsens Demokratie etc. Und das war, glaube ich, so erstmal ganz cool. Und das war auch, glaube ich, nochmal ein ganz cooles Zeichen so an die, so für Soli-arbeitstechnisch mäßig. Dass da trotzdem viele Leute kommen und auch dahinter stehen. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, kann ich nicht so im Detail einschätzen, wie, also ich glaube, es hat nicht nur negative Auswirkungen gehabt, es hat natürlich diesen Effekt gehabt von, wir hauen hier auf den Busch und streuen möglichst breit und ein paar Leute haben dann natürlich auch Konsequenzen gezogen und haben gesagt, das ist mir nichts und ich höre oder ziehe mich zurück oder das lässt sich, also das gab es auf jeden Fall. Es gab, glaube ich, aber auch Momente, wo das Gegenteil sozusagen eingetreten ist und es geklappt hat, halt auch Gräben, die vielleicht vorhanden waren, einfach weil man sich auch nicht so gekannt oder wie auch immer, zu schließen und da sozusagen auch neue Bündnisse zu schließen und auch dafür zu sorgen, dass eben bestimmte politische Projekte auch weiter fortgeführt wurden oder politische Arbeit auch weiter fortgeführt wurde und es für Leute auch möglich war, sie weiter zu fortzuführen und eben nicht so ein, also der Effekt halt, den die, der zu befürchten war, auch nicht vollumfänglich sozusagen eingetreten ist. Insofern ist es so ein bisschen so eine ambivalente Bilanz, würde ich sagen, aus meiner Perspektive. Und persönlich, keine Ahnung, man schleppt das dann halt schon noch so ein paar Jahre mit, man schleppt das auch noch bis heute mit, weil das ploppt halt immer noch auf, wenn die Polizei eine Abfrage stellt im Zweifel. Das wird schon auch, glaube ich, noch ein paar Monate so sein. Mal gucken. Aber ja, in dem Fall, also ich glaube, so rückblickend ist halt dann trotzdem klar geworden durch die Konstruktion, aber das ist dann auch später nochmal Thema. Das, also was das Ziel des Verfahrens war, war halt tatsächlich, glaube ich, relativ stark auszuleuchten und zu gucken, wie die Strukturen funktionieren und da eben halt sozusagen Verunsicherung zu schaffen. Ich glaube, es wurde ein Stück oder ein gutes Stück weit verhindert, dass diese Verunsicherung zumindest so um sich gegriffen hat. Wie schätzt du das ein? Ich finde es auch total schwer einzuschätzen. Neben dem, was ich jetzt zuletzt schon gesagt habe, dass ein paar Leute halt dadurch aufgehört haben, würde ich halt schon sagen, dass es für die Leute oder die Generationen an Antifa-Aktivistinnen, die zu der Zeit da gerade aktiv gewesen sind, ob nur in welchen Gruppen auch immer, halt schon irgendwie ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gewesen ist und halt ziemlich lange auch prägend war für Debatten oder auch, keine Ahnung, kann man jemanden zu einer clandestinen Aktion mitnehmen, der irgendwie beschuldigt ist, in einer 129er-Gruppe zu sein? Waren so irgendwie Erlebnisse oder dass Leute sich auf der Straße lieber nie so lange mit jemandem zeigen wollten, ist auch was ich mal erlebt habe auf jeden Fall. Also es hat bei manchen Leuten schon irgendwie ganz schön bleibenden Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig kann ich überhaupt nie einschätzen, ob das jetzt für Leute, die jetzt erst vielleicht in den letzten 2 Jahren angefangen haben, Antifa-Arbeit zu machen, überhaupt bekannt ist, dass es das in Dresden gegeben hat. Das finde ich schwer einzuschätzen. Ich meine, es hat insofern fortgewirkt, dass Leute heute hier eine Veranstaltung organisieren wollten dazu. Ne? Aber wie das so ist, ich weiß nicht. Ich denke, in den Kreisen, die damals aktiv gewesen sind, ob nur betroffen oder nie, hat das schon dazu geführt, dass innerhalb ihrer Organisierungen und auch innerhalb ihrer Aktionsform mehr über Repression nachgedacht worden ist und manche Aktionen vielleicht auch aufgrund dessen nie mehr gemacht worden ist oder in anderer Zusammensetzung oder ja, wie auch immer. Also ich denke schon, dass es so ein bisschen für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bei Leuten gesorgt hat. Und dann würde mich ansonsten den politischen Einschätzungen weitestgehend anschließen. Ich glaube, was für mich auch trotzdem spannend oder gut zu wissen war, war, dass die Basics gestimmt haben, also auch schon im Vorfeld. Also es gab jetzt, glaube ich, nie so den großen Eklat, was sozusagen wurden ja Rechner beschlagnahmt zum Beispiel, aber es gab jetzt fast überall verschlüsselte Festplatten, es gab jetzt nie irgendwie große Datenlecks oder große Sachen. Also es gab vorher, glaube ich, schon ein ganz gut ausgeprägtes Bewusstsein. Das war, glaube ich, schon ein Stück weit auch beruhigend an der Stelle. Und man wusste dann auch im Nachhinein, dass die Jabber zum Beispiel damals aktuelles Kommunikationsformat offenbar nicht lesen konnten, was natürlich hilfreich war, das nochmal sozusagen in den Akten nachlesen zu können. Also es gab sozusagen auch so Momente, wo man gemerkt hat, okay, ja, bestimmte Sachen, die man präventiv gemacht hat, haben schon auch Sinn gemacht und sollten dann auch sozusagen, ja, sollte man sozusagen auf dem Schirm haben auch, wenn man politisch aktiv ist. Wie nehmt ihr den aktuellen 129er Prozess wahr, der jetzt gerade in Dresden am OLG verhandelt wird? War? Habe ich das schon gesagt? Wie nehmt ihr den wahr? Ja, also wir haben uns ja schon im Vorhinein irgendwie mal darüber unterhalten, dass das jetzt eigene Betroffensein in einem 129er-Verfahren nie unbedingt dazu qualifiziert, dass man da besonders schlaue Aussagen dazu machen kann. Ich würde vielleicht irgendwie auf einen Punkt so ein bisschen abstellen wollen, dass ich denke, anhand unseres 129er-Sportgruppenverfahrens haben die Bullen in Sachsen halt schon viel gelernt. Ne? Und ich weiß nie, ob es quasi in den 90ern schon mal 129er-Verfahren in Sachsen gegeben hat. Aber auf jeden Fall ist ja klar, dass seit unser Verfahren gestartet ist, ich weiß gar nicht, ich glaube ab 2010 war es dann mit diesem Vorwurf kriminelle Vereinigung, die erste Tat, die dazu geordnet wird, ist ja aus 2009, aber sozusagen seit 2009 gibt es Ermittlungen, also dauerhaft Ermittlungen nach diesem Paragraphen in Sachsen, ne? Und werden dauerhaft irgendwie wieder neue kriminelle Vereinigungen heraufbeschworen oder irgendwo konstruiert, um die linke Szene auszuforschen. Und das haben die, glaube ich, irgendwie zum einen schätzen gelernt, ne, dass du mit diesem Paragraphen halt relativ viel machen kannst, dass du halt irgendwie TKÜs machen kannst und Observationen und irgendwie Mailverkehr mitlesen oder das Konto durchstöbern und so und diesen ganzen Kram. Und ich denke mal, dass da so ein Aha-Erlebnis aufgeploppt ist, in Bezug auf die linke Szene können wir mit dieser Ermittlungsmethode halt relativ viel gewinnen oder unser ansonsten eher geringer Kenntnisstand kann dadurch auch gebessert werden, das zum einen und zum anderen würde ich sagen, dass sie halt, das sieht man jetzt am Antifa-Ostverfahren schon, ein bisschen dazu gelernt haben zu verstehen, wie linke Gruppierungen funktionieren. Das war halt, also ich meine, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das mit damit zusammenhängt, dass der Paragraph nochmal verändert worden ist 2017 und einfach jetzt ein bisschen aufgeweicht wurde und man noch leichter diesen Paragraphen heranziehen kann, als das vor 2017 der Fall war. Also braucht jetzt zum Beispiel nie mehr unbedingt einen Namen für eine Vereinigung oder es muss nie unbedingt ein festes Gründungstreffen oder irgendwie feste Mitgliedschaften oder sowas geben. Aber ich finde, die haben auch zwischen diesen Verfahren in den letzten 12, 13 Jahren halt einfach mehr dazugelernt, wie linke Szene irgendwie funktioniert. Also bei uns war es halt schon noch so, dass sie sich einfach nie vorstellen konnten, dass es so eine Gruppierung geben könnte, ohne dass irgendwer davon der Chef sein muss. Oder dass es eine Befehlskette geben muss und so. Und ich glaube, da sind sie so ein bisschen nachlässiger geworden mit den Beurteilungen. Genau. In Anbetracht der Zeit, eine letzte Frage, die ich euch bitte, in maximal 2 Sätzen zu beantworten. Okay. Was willst du Menschen mitgeben zum Umgang mit Repressionen? Kannst du mal drüber nachdenken? Kannst du auch nochmal schon mal Gedanken machen? Ja, das ist klar. Keine Ahnung, also ich würde dabei bleiben, dass man sich überlegt, worauf es zielt. Man sich versucht, wenn es geht, natürlich zu vermeiden, indem man sich nicht erwischen lässt, wenn es gut geht. und ansonsten versucht, die politischen Folgen aufzufangen und sozusagen mit einem Ergebnis rauszugehen, das heißt, weiterzumachen. Das waren fast schon zwei letzte bestimmt. Danke dir. Ja, ne, ich würde vielleicht dazu sagen, auch wenn man bestimmt mehr als zwei Sätze sagen könnte, dass zum einen, wenn man halt relativ langfristig in der radikalen Linken unterwegs ist und das auch weiter sein will, ob das nur Antifa ist oder andere Themenbereiche, dass es halt wichtig ist, Repression so ein bisschen eingepreist zu haben und sich mal irgendwie darüber Gedanken zu machen. Es ist halt super wahrscheinlich, ist, dass irgendwann was passiert. Und das vorher sich so besser klar zu machen, okay, was bin ich eigentlich bereit, irgendwie auf mich zu nehmen oder was kann ich auch ab und was erlaubt meine persönliche Situation? Und halt auch ein Umfeld zu haben, mit dem man das abspricht, ob das nur irgendwie die Politgruppe oder die Bezugsgruppe ist oder so, aber sozusagen, dass man im politischen Umfeld einfach mal darüber redet, was Repression ist, wie die wirkt, wie die auf die jeweilige Gruppe zukommen kann und was man dann vielleicht auch miteinander schon mal ausgemacht hat. Also ja, Genossinnen, von denen man sich relativ sicher ist, dass sie nie quatschen, das ist schon ganz gut. So. Ja, das ist ja richtig. Danke euch beiden auf jeden Fall. Ihr könnt erstmal applaudieren. Jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die beiden. Genau, da sehe ich schon eine erste. Also soweit ich das weiß, ist es bei dem Fitnessstudio und bei der Chemiefabrik so gewesen, dass sie die Eingänge überwacht haben mit Kameras. Ob da Tonaufnahmen gemacht wurden, weiß ich nie, aber von Innenraum Tonaufnahmen ist mir überhaupt nichts bekannt. Es gab nur sozusagen einen Fall, wo die mal einen Polizisten als in Zivil ins Fitnessstudio auch geschickt haben. Nicht? Also, und der dann möglicherweise in der Garderobe mit rumsaß. Bei dem Fitnessstudio haben wir die auch die Daten abgefragt. Ne? Da haben die sämtliche Leute, die da irgendwie Sport betrieben haben, haben die. Und dem Fitnessstudio hat die Daten ohne weiteres rausgegeben. Also die hat nicht mal versucht, dagegen zu reagieren. Also war damals ziemlich schmerzhaft. Ja. Aber so tatsächlich, dass es Tonaufnahmen von Innenräumen aufgezeigt ist, gab es nie solche Aufzeichnungen. Naja, da damals halt noch so Blogsportseiten benutzt wurden, die es jetzt einfach nie mehr gab, gibt es halt noch das Archiv von Sachsens Demokratie, was halt hier eben auch ausgedruckt ist, also auf sachsens-demokratie.irgendwas kann man das finden. Also genau, da gibt es halt dieses Archiv mit wie ist was gelaufen, also so eine Chronik. Und man kann tatsächlich, es gibt halt noch so ein Interview, was vom 129 e.V. oder was mit dem 129 e.V. geführt wurde, das ist noch aufzufinden, genau, aber so tatsächlich, dass da wirklich eine Dokumentation gibt es nicht. Das ist vielleicht nochmal ein gutes Ziel, alle Festplatten zusammenzuschmeißen und dann mal zu gucken, was man findet. Achso, ja. Ja, ja, da lag er da. Also die haben den Desktop mitgenommen und dann konnte ich mit dem Laptop zumindest erstmal Leute informieren. Ich weiß nicht, ob ich dann, natürlich haben wir dann uns nochmal, also irgendwann gab es ja auch den Punkt, wo dann sozusagen die beschlagnahmten Gegenstände größtenteils zurückgegeben wurden. Und dann hat man natürlich den Rechner platt gemacht und so und ist davon ausgegangen, dass sie irgendwas installiert haben, was sie vermutlich nicht gemacht haben, weil sie über die Festplattenverschlüsselung offenbar nicht hinausgekommen sind, zumindest laut Aktenbestand. Aber nee, ich war da nicht so, also ja, keine Ahnung, die technisch verständigen Leute, das bin ich jetzt nicht, aber die haben nur gesagt, es reicht, das gegebenenfalls neu zu installieren und alles nochmal neu aufzusetzen. Und das wurde getan. Und von Online-Durchsuchungen, das ist jetzt auch ein neues Tool, was es damals schon gab, aber auf jeden Fall nicht zur Anwendung gekommen ist. Zumindest nicht, dass man es in den Akten hätte finden können. Also, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es so ist, aber irgendwo finde ich, ist das auch nie schlimm. Also Es ist natürlich schwierig, wenn Leute irgendwie einfach partout keinen Anschluss finden können, aber gerne würden. Ne? Das ist auch scheiße, geht ja uns auch Potenzial verloren. Aber ich finde halt, also wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehen würde und dort sagen, hi, ich bin der Thomas, will hier in eurer Antifa mitmachen, würde ich irgendwie auch sagen, das gehört irgendwie zum guten Ton, dass die irgendwie in Dresden ein paar Gruppen anschreiben können und fragen, ey, kennt ihr den? Und irgendwie stimmt es, dass das der Thomas ist und so. Ne? Also das finde ich eigentlich nie schlimm, dass man so ein bisschen guckt, mit wem man Politik machen will. Und wenn das, also vieles, was wir in der Antifa-Szene machen, ist halt irgendwie strafbewehrt, dann ist es halt auch wichtig, dass man sich irgendwie auf Leute verlassen kann. Und das, ja, genau. Deswegen denke ich, du hast schon recht, dass es so ist, aber ich finde es nicht schlimm. Ich habe ja auch Beispiele, die gezeigt haben, dass es schon ganz gut ist, sich nochmal mit Menschen auseinanderzusetzen, die in den Gruppen sind und rumspringen. Hast du noch was dazu sagen? Ja, ich weiß gar nicht. Ich fand, also aus der Zeit ist es ja trotzdem so, dass ich, würde ich sagen, dass es eigentlich nochmal einen neuen Schwung gab. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an 2008, 2007 oder sowas und 2009 an diese Mobilisierung zum 13. Februar, wo das wirklich eine Handvoll Leute waren, die das im Grunde auch gemacht haben. Das hat sich dann nochmal auch krass verändert aus meiner Perspektive, dass die Zahl der Leute, die man als Szene betrachtet, heute auch einfach so ist, dass man gar nicht mehr alle kennt. Das ist schon mal echt ein Unterschied. Und also es gab da, glaube ich, auch so, schon nochmal so ein paar andere Entwicklungen, die jetzt nicht direkt mit dem Verfahren im Zusammenhang stehen, aber halt mit den Mobilisierungen, die bundesweit stattgefunden haben, glaube ich, und da auch nochmal andere Gesellschaft, also Leute angesprochen wurden. Aber ja, wissen nicht. Prinzipiell würde ich auch sagen, es macht durchaus Sinn, also zumindest bei manchen Aspekten, zu gucken, ob die Person vielleicht irgendwo auch schon bekannt ist, die da mitmachen. Die Hürde gesenkt hat es wahrscheinlich nicht, das kann man schon sagen. Ich wollte gerne nochmal mal zu Ricardo sagen, weil Ricardo war ja einer von den Personen, die explizit benannt wurden in den Akten, also der eben mit Körperverletzungen und so weiter belastet war. Er war ja auch durch seine Person für alle recht einfach erkennbar, also einfach weil er schwarz war, also der einzig Schwarze unter den Leuten. Und er war tatsächlich von der Repression direkt auch betroffen. Also jetzt auch, ich meine, er ist zwischendurch nochmal in den Knast gegangen. Also es waren ja auch so eine Sachen, wo die Bullen direkt mit dem Arbeitsamt zusammengearbeitet haben. Also das ist auch für uns alle wichtig, weil Ricardo zu Hause nie auffindbar war und die Bullen gewartet haben, bis das Arbeitsamt vermeldet hier an und wir hatten einen Termin an dem Tag und haben ihn dort abgeholt. Also der Druck war dann tatsächlich, er hatte ja dann auch noch ein anderes Verfahren, der Druck war tatsächlich so groß, dass er gesagt hat, hier, ich gehe lieber und ist dann halt leider nicht wiedergekommen. Also das war für uns alle auch eine richtige Scheiße. Ja. Also wo wir auch jetzt noch, also was jetzt noch aufgearbeitet wird, auf jeden Fall in Gruppen und Zusammenhängen. Genau, aber es ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich mit Repression auseinandersetzt, auch darüber nachzudenken, was man für ein Typ ist, was du schon gemeint hattest, ob Knast für einen in Frage kommt oder nicht, ob Exil für einen in Frage kommt oder nicht, was es bedeutet, sich damit Menschen tatsächlich auch auszutauschen, die da Erfahrung haben. Genau, und bei Ricardo war es halt eben speziell, weil er diese Knasterfahrung als schwarzer Mensch in Sachsen gemacht hat und da natürlich keine Freunde im Knast hatte und gewinnen konnte, sondern sich dann deswegen auch dafür entschieden hat, das nicht nochmal so durchleben zu wollen. Also von den Soli-Gruppen an für sich kann ich jetzt nie irgendwie große Sachen sagen, die ich mir da anders gewünscht hätte. Ich finde halt schon, ich weiß gar nicht, ob das bei den vielen Sachen, die gesagt wurden, dabei war. Also ich fand es schon zum Beispiel traurig, dass es irgendwie aus manchen Ecken keine Solidarität gegeben hat. Beispiel das damalige Dresden-Nazi-Freibündnis, was damals auch keine Gruppe, sondern ein Bündnis war, hat sich auch lange schwer getan damit, obwohl einige von uns darin halt aktiv gewesen sind und obwohl das sozusagen Leute waren, mit denen wir politisch zusammengearbeitet haben. Gab es da auch so Berührungsängste oder die Angst, selber irgendwo in Fokus zu geraten oder in der öffentlichen Meinung in Verruf zu geraten, wenn man sich jetzt mit den GewalttäterInnen irgendwie solidarisiert? Sowas war auf jeden Fall schade. Aber also ich persönlich kann jetzt zu den Soli-Gruppen direkt nie sagen, dass ich da mir noch mehr gewünscht hätte. Aber ich glaube halt, dass es auch ein bisschen noch mal anders geworden wäre, wenn es tatsächlich zu einer Anklage gekommen wäre. Also es war eher noch so ein, wir warten irgendwie drauf, wer muss als erstes vor Gericht und ja. Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ich würde da jetzt auch nichts ergänzen. Es gab ja dann, Lothar König war ja kurzzeitig auch Teil unserer Sportgruppe. Herr Pfarrer aus Jena, und gegen ihn wurde ja dann ein Antragsverfahren sozusagen angestrengt. Da sollte ja so ein Exempel statuiert werden letzten Endes. Und da gab es ja auch nochmal andere Soli-Arbeit, auch aus eher sozusagen zivilgesellschaftlichen Kreisen, was glaube ich ganz hilfreich war in dem Fall, weil es auch... man muss sich das schon auch trotzdem immer an der Belastungsgrenze, glaube ich, so insgesamt vorstellen, was da gemacht wurde. Insofern, ich wüsste persönlich auch nicht, was man noch mehr tun sollte. Und darüber hinaus sehe ich auch nicht, wo da die Ressourcen herkommen könnte. Naja, so, wenn's, also als Thesen könnte ich es machen, aber es ist natürlich schwer zu überprüfen. Aber ich würde schon sagen, dass es Leute betroffen hat, die eben auch nie so, ich sag jetzt mal, inner Circle in der Szene gewesen sind. Ne? Also Betroffene, die eher nur einen Teil der Leute kannten oder nur einen kleinen Kreis kannten oder nur in seltenen Fällen auch noch auf dieselben Partys und Demos und so. Also, ja, also Leute, die einfach... Ich sage jetzt mal einfach so ein bisschen mehr am Rand der Szene gewesen sind, bei denen ist es, glaube ich, schon noch schwerer gefallen, die zu den betroffenen Treffen zu bekommen oder die irgendwie weiterhin einzubinden, weil vielleicht auch die persönlichen Kontakte nie so zahlreich gewesen sind. Und ja, weil es vielleicht auch so war, dass es irgendwie viel Arbeit ist, so viele Betroffene irgendwie auch in der Soli-Arbeit zu betreuen oder mitzunehmen und mit denen im Austausch zu sein, würde ich halt schon sagen, dass das so eine Beobachtung ist. Ne? Und ich glaube auch, dass es ein paar Leute gegeben hat, die sich vielleicht eingebildet haben oder irgendwie gehofft haben, dass einfach jetzt mit allem aufzuhören irgendwie was bringt hinten raus, also bei der Strafzumessung oder so. Was vielleicht einfach so eine emotionale Reaktion ist auf diese Konfrontation mit Repression. Was man da besser machen hätte können, also ich denke da immer an eine Person, ich will jetzt hier den Namen nie sagen, weil die ja nie da ist. Ich denke da immer an eine Person, auf die auch zugegangen wurde und irgendwie gesagt wurde, ey, komm doch zu den Treffen und such dir doch einen Anwalt über die Soli-Strukturen und stell mal einen Antrag bei der Roten Hilfe und so. Und die Person hat es halt alles abgeblockt und hatte da halt überhaupt keinen Bock drauf. Da weiß ich jetzt auch nie, was man machen soll. Also irgendwie muss man das halt auch akzeptieren. Aber klar sind das dann auch die Leute, bei denen man irgendwie sich fragt, wo landen die am Ende? Ist das vielleicht auch für die restlichen Betroffenen ein Risiko, wenn jemand sagt, nee, ich will mit euch allen nichts zu tun haben? Das sind schon Überlegungen, die ich mir auf jeden Fall mit ein paar Leuten gemacht habe. Ja. Aber ich habe keine Idee, was man da noch hätte machen sollen. Also man kann ja niemanden zwingen, du gehst jetzt aber zur Roten Hilfe. Also... Vorwürfe? Nö. Ich glaube, weitgehend, also es war im Fall von Ricardo, gab es halt die Androhung, dass das sozusagen konkreter wird. Ansonsten meines Erachtens nicht. Es gab sozusagen zum Teil so ein, also tatsächlich so 172 Einstellungen, also Vorwürfe konnten nicht bewiesen werden und damit ist das sozusagen so eine Art, also wir stellen die Ermittlung ein, weil wir keine anderes haben. Bei anderen ist es als 153 eingestellt worden, das heißt dann immer geringe Schuld oder kein öffentliches Interesse, was natürlich irgendwie immer so ein Treppenwitz ist. Erst macht man hier so einen großen Terz mit SEK an allem drum und dran und dann will man behaupten, ah nee. Also das zeigt dann nochmal, dass sozusagen die Motivation in dem Verfahren halt schon der Feining war, Sachen rauszubekommen, glaube ich. Das ist, wie gesagt, in dem aktuellen Verfahren auch, glaube ich, anders. Und ansonsten wurden meines Erachtens immer so Überleitungen gebaut in neue Verfahren. Also man kann, glaube ich, es ist dann nach Leipzig gewechselt letzten Endes. Das waren, glaube ich, 2012 Durchsuchungen in Leipzig noch im Rahmen mit der Begründung des 129 hier. Dann wurden dann neue Leute gefunden und das wurde in ein neues Verfahren abgetrennt. Das ist dann das Verfahren geworden, was dann, glaube ich, 2016 nochmal so eine größere Welle gemacht hat, weil da so viele auch Telefonate abgehört wurden von Ärztinnen, Journalistinnen etc. und da so großflächig sozusagen Telefonüberwachung gemacht wurde. Und das war dann, glaube ich, sozusagen eine Basis, die ich dann jetzt auch nicht mehr genau im Blick habe, wie die, also wie das dann, glaube ich, meines Erachtens irgendwann auch eingestellt wurden. Möglicherweise hat man dann auch eine Kette bis zum heutigen Verfahren, das bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob das der Fall ist. Es gab dann noch ein anderes Verfahren, eben diese ominösen Gewalthandys, die hier im Haus der Begegnung vermutet wurden am 19. Februar. Das ist meines Erachtens, da gab es 5 Beschuldigte am Ende noch, die eher außerhalb von Dresden wohnten. Und meines Erachtens ist das eigentlich, weiß ich nicht, ob das müsste eingestellt sein. Aber genau sagen kann es gerade nicht. Ich glaube, es war dann am Ende, wurden da sozusagen die Beschuldigten auch weitgehend raussortiert und es war am Ende nur noch eine Person, die natürlich dann nach der Logik nicht mehr als Vereinigung verfolgt werden konnte. Ja, ich weiß, dass es für ein paar Leute auf jeden Fall ein Thema gewesen ist, auch sich zu fragen, okay, wie haben Sie jetzt eigentlich die Leute ausgewählt, die hier Betroffene sind oder Beschuldigte sind von diesem Sportgruppenverfahren? Aber ich würde es rückblickend weitestgehend darauf zurückführen, dass die Bullen halt auch nie so wahnsinnig viel darüber wussten, wen sie wohin stecken mussten, bevor sie dieses Verfahren gemacht haben. Und dass es denen vielleicht auch so ein Stück weit erstmal egal war, sondern es eher wirklich darum ging, diese Handhabe zu haben und was vorhin schon gesagt wurde, mit auf den Busch klopfen und mal gucken, wer sich bewegt und ob jetzt Leute total panisch werden und irgendwie ihr Verhalten ändern und dadurch vielleicht interessant werden oder so. Ja, aber also deshalb muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein mit so Spekulationen dann, ne? Weil man sich ja irgendwie, also bisher schnell bei irgendwelchen Vorhaltungen von, ne, aber warum bist denn du nie beschuldigt oder so, das ist einfach ein bisschen ein Spannungsfeld. Ja, aber in dem Fall von unserem Verfahren würde ich es halt, wie gesagt, am ehesten darauf zurückführen, die kannten so ein paar Leute und hatten irgendwie da so verschiedene Unterinteressen, warum sie halt jetzt zum Beispiel die irgendwie so Schnittstelle, Fußball, Antifa sind zum Beispiel irgendwie gerne davon ein paar Leute irgendwie mit beschuldigen wollen oder eben ein paar Leute, von denen sie genau wussten, dass die in aktiven Zusammenhängen organisiert sind und haben dann einfach jeweils einfach auch gar nicht unbedingt alle treffen wollen vielleicht, denke ich. Wirkte für mich auch immer so ein bisschen willkürlich. Ich glaube, wie gesagt, man konnte relativ gut in den Akten, zumindest auf einem gewissen Punkt, dann irgendwie nachvollziehen, wer wann mit wem telefoniert hat und wer dann das nächste Telefonat geführt hat. Und das waren dann immer irgendwie, und was sozusagen die Begründungsbasis war, dann halt mal mehr oder weniger stark, weswegen man sozusagen verdächtig war, dann sozusagen diese Gruppierung zu landen. Also ich glaube, das war für mich immer so relativ gut nachvollziehbar. Was die andere Frage angeht, wie man auch selbst sozusagen, man hat ja natürlich immer so auch Abwägungen getroffen, geht man jetzt zu einem Treffen oder nicht, wie macht man das? Es wurde dann tatsächlich einfach auch, glaube ich, in den politischen Zusammenhängen, in denen ich aktiv war, zumindest besprochen, dass sich die Leute des Risikos bewusst sind, aber es war irgendwie in dem Moment auch klar, trotz alledem, im Moment der Hausdurchsuchung ist es natürlich so, dass die Polizei auch die Karten auf den Tisch legt und sagt, jo, jetzt ist klar, dass das Verfahren läuft. Und die Einschätzung, wie gesagt, die man sich ja dann auch eingeholt hat, war schon immer so, das ist jetzt erstmal unwahrscheinlich, dass jetzt ganz krass noch tief ermittelt wird, nicht, in dem Moment. War offenbar auch nicht, also was sollen sie auch finden, ne? So, die Arbeit ist jetzt auch nicht super strafrechtlich relevant gewesen. Insofern hat es, glaube ich, ganz gut gepasst. Ich würde dazu gerne auch nochmal was sagen, weil mir das gerade wieder einfiel, weil es ist jetzt habe ich auf dem Prozessdokumentationsblog zum Antifa-Ostverfahren gelesen, auch manchmal Teil von dieser Auseinandersetzung, dass die in unserem Verfahren auf jeden Fall auch super viel sinnlos darauf verwendet haben, Argumente plausibel zu machen, warum das eine Gruppe sein muss und warum die Leute sich kennen. Ne? Dass halt bei diesen Auseinandersetzungen mit Nazis halt keine Kommandos groß gegeben wurden und dass es schnell ging und dass die Leute alle irgendwie eine Maske dabei hatten oder so. Ne? Also dass sozusagen das nicht nötig ist, in einem eingespielten Team sich noch bei einer körperlichen Auseinandersetzung gegenseitig irgendwie zu sagen, du nimmst den und nimmst den. Ne? Und haben dann immer super viel dazu geschrieben, dass es irgendwie gar nicht anders sein kann, als dass da ein, ich sag mal, irgendwie Kennverhältnis, als dass da ein persönliches und enges Kennverhältnis besteht zwischen den Leuten, haben halt super viel dazu geschrieben, obwohl also das teilweise komplett absurd war. Und wie wir auch schon gesagt haben, es gab, glaube ich, in dieser ganzen Beschuldigten, unter allen Beschuldigten, nicht eine Person, die wirklich alle gekannt hätte, die in dieser Gruppe mit beschuldigt gewesen sind. Genau. Danke. Ich wollte bloß noch mal erwähnen, dass du den 19. Februar im Haus der Begegnung mit Infotelefon war, also deswegen die praktisch, also das kam einem ja damals vor, wirklich wie so ein Rafferakt bei den Bullen an dem Tag. Willst du das vielleicht nochmal mit dem Infotelefon erklären? Ich weiß nicht noch richtig, ich glaube, das ist auch damals gab es das noch, also das praktisch so eben so Großveranstaltungen eben wie den 13. Februar, dass es da tatsächlich ein EA gab und das Infotelefon, wo beim Infotelefon eben alle Informationen zusammenliefen, wer, wo welche Treffpunkte sind und so, und Leute auch von außen sich melden konnten, um zu fragen, hier, wo muss ich denn hin, oder, und die das so ein bisschen koordiniert haben. Und das war damals eben zum 19. Februar im Haus der Begegnung, genau, und im Anschluss sind die halt darin gerockt. Deswegen auch die Gewalthandys, also weil das vielleicht sonst ein bisschen unverständlich ist. Und hier im Roten Baum waren eben die Demosanis, die hatten hier ihre Station, also wo dann Leute hinkommen konnten und mal eben mal einen Tee trinken oder so. Und wie gesagt, das war wie eine Racheaktion, ganz klar. Also die Bullen haben keinen Plan gehabt für den Tag. Die haben nur, ja, also viel verloren. Ich will das jetzt gerne mal so ein bisschen. Und ja, dann sind sie halt dann nochmal reingerockt und haben da alles auseinandergenommen. Ja, wobei sie, also vielleicht, sie haben, also sie sind auch meines Erachtens falsch irgendwie, also diese Handys, die sie gesucht haben, haben sie nie gefunden. Die hatten ja vom VS irgendwie tatsächlich irgendwie, wurde ihnen Nummern zugespielt von diesen Handys, die zur Koordinierung von Sportgruppen dienen sollten, angeblich. Die haben sie auch tatsächlich an dem Tag live abgehört mit so einem IMSI-Catcher, was so ein Gerät ist, was eine Funkzelle simuliert und dort sich sozusagen die Telefone einloggen. Und diese Gespräche haben sie meines Erachtens schon gehört, würde ich sagen. Dass da sozusagen was war, und die haben sie gesucht, die haben sie versucht auch anzupeilen, und die haben sie hier vermutet, haben sie hier aber nicht gefunden. Ja. Ja, der Durchsuchungsbeschluss war ja auch noch auf eine andere Hausnummer genau gewesen. Genau. Und nochmal so ein Skandal. Das auch noch dazu, und die Durchsuchung war im Nachhinein, ja, und haben ja auch hier noch Privatwohnungen im Haus und auch noch eine Anwaltskanzlei durchsucht. Das wurde dann auch rechtswidrig erklärt. Also es gab dann auch natürlich so diverse juristische Geschichten im Nachklapp, die, wo die Maßnahmen auch versucht wurden anzugreifen. Das war, das haben wir vielleicht bei der Soli-Arbeit vergessen zu erwähnen, aber das wurde auch gemacht. Ja. also Antwortversuche sind mir in Dresden lange Zeit nicht mehr bekannt. Also ich würde nie sagen, dass es einen direkten Zusammenhang zu dem Verfahren gab. Ich bin jetzt auch nie sicher, wie viele Anquatschversuche es vom LKA gibt. So oft ist das ja der VS. Und das hat man schon so ein, zweimal im Jahr gehört, finde ich. Also jetzt höre ich es nicht mehr so oft. Aber damals schon. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass es da einen direkten Zusammenhang zu dem Verfahren gab. Ja, bei diesem einen Moment, wo sozusagen diese Telefonnummer, die müssen irgendwie ja an, also die der VS hatte, die ja dann, also die der VS Berlin hatte, irgendwo aus der Ecke mussten die ja irgendwie bekannt geworden sein, also da kann man vermuten, aber das hat jetzt erstmal nicht explizit was mit dem Verfahren zu tun, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass es irgendwo auch Informantinnen gibt für den VS. bundesweit irgendwo und die sowas offenbar in der Lage waren abzugreifen. Aber jetzt explizit, nee. Und verdeckte Ermittler, meines Erachtens, gab es immer mal die Diskussion im Zuge von diesem Sportstudio-Einsatz, aber wenn ich das richtig nochmal gelesen habe, war es plötzlich eher so punktuell, ist da mal einer in Zivilklamotten hingegangen und hat sich mal halt umgeschaut, aber ist da nicht, jetzt hat da keine Leute vollgequatscht, sondern hat da einfach mal ermittelt halt, ne? So. Sowas gab es. Und natürlich auch so Observationskram. Gibt es weitere Fragen? Nein.